Mein Leben ist Kampf pur, seit meiner Geburt. Meine Seele ein Sandsturm, ich hab keine Ruhe in mir drin. Auf der Suche nach Sinn fand ich Luni und Gigi und Hannes und Dani in Stuart. Ich bin, was ich bin, sing davon, was ich bin. Andere laufen vor dem noch davon, was sie sind. Doch der Auftrag in uns schreit, bleib stehen, Junge. Kämpf und gebremst uns erreicht an Entbehrungen. Sie machen dich stärker, denn die Narben, die deine Seele verzirren, sind die Zeichen des Berserker. Stirb hart, aber leb härter. Das ist der Weg, den unsere Fate, das fehlt, das ich wählten. Sie sehen dich, sehen mich, sehen, was wir tun. Wir streben nach Ruhm und Ehre und sie sehen dabei zu. Mach sie stolz wie die Wehrmacht, Tradition erwacht im germanisch-epischen Szenario. Wir sind im Stadium des historischen Ariowitz. Ratten wie Falco aus den Schatten ins Licht. Hör mal, was die Bürger so denken, doch sagen es nicht. Sie fürchten Strafe, wir fürchten die Repressalien nicht. Das ist der Unterschied, glasklar, gerader Schnitt. Wir leiten mit unseren Liedern durch die Lehrereien und schwarzen Mist. Black Music, nein, wir bleiben lieber weiß wie Buren. Halt den Tugenden sind anderen Rappern gegenüber einfach erhaben wie aller Recht. Lass Hannibal über die Alpen kommen, wir sind da. Schick Imame in dem Schiff zurück, wir sind Bart. Ich liebe meine Rasse, nicht Hip-Hop. Ich piss auf deine siffige Sippschaft, so Plitschplatsch. Schütze deine Kippe als Frisbee, betret die Synagoge in Flipflops wie ein Gypsy. Werf den Rabbi ab mit Nicknacks, er frisst sie. Nimm mein Label Reconquista Records, es pisst sie an und wir siegen da. Wenn der Feind kapituliert und über die Straßen flieht und wir wie guten Könige über das Schlachtfeld ziehen. Wenn die Sonne sinkt, der Abend sich dem Ende neigt und der schwarze Himmel seine silbernen Sterne zeigt. Wenn der Feind kapituliert und über die Straßen flieht und wir wie guten Könige über das Schlachtfeld ziehen. Wenn die Sonne sinkt, der Abend sich dem Ende neigt und der schwarze Himmel seine silbernen Sterne zeigt. Einst gab es Tage, wo wir frei waren und in der Natur unseren Himmel sahen und mit den Ahnen in all den Jahren fest verbunden in unseren Männern waren. Und bei den Göttern eines schwöre ich ewig, dass ich kämpfe zum Ende, bis wir zerstören den Käfig. Zerfalle ich zu Stoff, als sie mich töten in Elend, bleib ich hingesenkt von Valkyren, Körn verewigt. Unser Boden ist die heilige Zukunft, ein Hort, wo die Liebsten zu Hause verweilen. Die Frau, die dort wartet, unsere einzige Zuflucht, wo innerste Wunden sowie die Außen verheilen. Unsere Welt ist gezeichnet und hart, denn wir haben hier reichlich gekämpft. Aber hier sind wir zu Männern geworden, während heute der Rest nur verweichlicht und flammt. Wo sind die Krieger, die den letzten Kampf bestreiten? Wo sind aus den Legenden die Helden alter Zeiten? Wir sind die letzten Reste in einer verkommenen Welt. Dort, wo man Leiter fährt, wenn man in sich die Hoffnung hält. Es bleibt nicht aus der vergangenen Zeit, außer uns selbst und dem Willen, der die Schatten vertreibt. Worte der Ahnen, die vor Jahren versanken im Wald, sterben niemals, alles in unseren Gedanken verweilt. Sie treiben uns dazu, den Kampfgeist zu schüren, zu verteilen im Herzen, die im Land hier gebührt. Wir sind bestimmt, euren Verstand zu berühren und wie ein König erkoren, in die Schlacht euch zu führen. Wenn der Feind kapituliert und über die Straßen flieht und wir wie guten Könige über das Schlachtfeld ziehen. Wenn die Sonne sinkt, der Abend sich dem Ende neigt und der schwarze Himmel seine silbernen Sterne zeigt. Wenn der Feind kapituliert und über die Straßen flieht und wir wie guten Könige über das Schlachtfeld ziehen. Wenn die Sonne sinkt, der Abend sich dem Ende neigt und der schwarze Himmel seine silbernen Sterne zeigt.